Vierter Teil: Geistesleben. Mögen sie alles haben, was schwindelt, zwingt und gleist, sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Geist. 31. Wer des Verfassers Schrift, Geist und Leben kennt, der weiß, wie traurig es um diese beiden Gewalten bestellt ist, seitdem der mächtige Strom der Vermittlung rastlosen Gefälles sich zwischen die beiden eingezwängt hat, sie mit der unübersehbaren Hochflut seiner Tageszeitungen mehr trennend als verbindend. Der weiß, dass durch die zur Großmacht emporgeschraubte Vermittlerschaft der Geist leblos, das Leben aber geistlos geworden ist, so dass das Leben heutigen Tages kaum mehr Leben und der Geist kaum mehr Geist genannt zu werden verdient. Und wahrlich, wer bedenkt, was das Judentum seit den letzten 70 Jahren durch die von ihm schier allein in Besitz genommene Vermittlerrolle bewirkt hat, kann nur mit Verzweiflung und Ingrimm ausrufen: Was habt ihr aus dem deutschen Geistesleben gemacht? Jenem Geistesleben, das zu Goethes Zeiten in solch lebendiger Fülle aus der unmittelbaren Berührung mit dem Leben und der regierenden Macht entsprang, dass der Geist mächtig war wie noch nie und die Macht so lebenserfüllt und durchgeistig wie nur in wenigen Epochen der Weltgeschichte. Dann aber drängt sich mehr und mehr und breiter anschwellend das bewegliche Vermittlertum zwischen diese getrennt ohnmächtigen Gewalten, und unser heutigen tristes und trostloses Zeitalter wird geboren, das Zeitalter, in welchem Zeitungsschreiber, Agenten, Konzertbüros, Theatervertriebe, Kunsthändler und Impresarios die vom entrechteten, armselig gewordenen Geistesmenschen zu gewinnenden Mächtigen sind, die selbst herrlich über ihn verfügen und nur das an das entartete, denkentwöhnte, jedes eigenen Fühlens verlustig gewordene Publikum heranlassen, was ihrer schamlosen Geschäftigkeit, ihrer beweglichen Unrast, ihrer leicht verletzlichen inneren Unsicherheit und seelischen Erbärmlichkeit genehm ist. Und wer sieht, wie die Verhältnisse auf diesem Gebiete trostloser und trostloser werden, wie die Aufnehmenden immer mehr und mehr leblos und mechanisiert, die Schaffenden immer entrechteter und ohnmächtiger werden, indes die Vermittlergilde zur wohlorganisierten, einzig wahren Weltmacht sich aufbläht und emporschwillt, der muss sich, bebend vor Zorn und Verzweiflung, fragen: Was wird das zur Weltmacht emporsteigende Judentum noch alles aus unserem Geist und leblos gewordenen Geistesleben machen? Und wie lange noch wird der deutsche Mensch tatenlos der Vernichtung der besten, heiligsten Kräfte seines Volkstums zusehen? Wo wir heute Russland vor Augen haben und sehen können, wohin Zion das Geistesleben eines unterjochten Volkes hinbringen will, können wir nicht mehr darüber im Zweifel sein, was alles das Judentum noch vorhat zur Erreichung seines Weltzieles, der Mechanisierung des fassenden Geistes und der Organisierung des beweglichen Geistes. In Russland aber hat das nicht vom Judentum beherrschte und geleitete Zeitungswesen aufgehört. Ja, die Bücher, dies unverlierbarste Besitztum des geistigen Niederschlages von Jahrhunderten eines Volkes, sind konfisziert, werden aus dem Privatbesitz eingefordert und nicht neu gedruckt, so dass eine nächste Generation heranwachsen wird ohne Bildung, ohne geistigen Zusammenhang mit dem Schaffen und der Entwicklung ihrer Vorväter, ohne Wissenschaft, ohne Geschichte, eine zur Stufe des dumpfen Tieres herabentwürdigte, kulturlos gewordene Menschenmasse. Die Vertreter des einzigen Geisteslebens sind tot oder verjagt oder fristen ein kümmerliches, um die tägliche Notdurft zitterndes Bettlerdasein als Straßenkehrer und Lumpensammler. An diesem Einzelfalle können wir wohl ermessen, wie gut sich bei konsequenter Knebelung des Geisteslebens die jüdische Weltordnung erreichen lässt, in der die Juden das, was sie den Völkern der Erde an Geistesgut abgelernt und gestohlen haben, in strengen Gewahrsam halten, indes diese nach vernichtetem Mittelstand zu einem haustierartigen, geistverfallenen Zwitter herabentwürdigt werden, über welchem Zion, der große Weltvergewaltiger und Weltbeschwindler, in unverstörter Majestät und Herrlichkeit thront. So muss man sich denn klar vor Augen halten, dass, wenn es Zion wirklich einmal gelänge, in den Hirnen der Menschen der fassenden Struktur die Flamme des Geistes ganz und gar zu ersticken und zu verlöschen, jene jüdische, illusionslose Welt sehr wohl erreicht werden kann, auf die Zion mit zielbewusster Unnachgiebigkeit hinarbeitet. Und so könnte denn der Leitspruch Israels in verruchter Verdrehung eines herrlichen Goethesatzes lauten: Wir bekennen uns zu jenem Geschlechte, das die, so das Licht brachten, ins Dunkel hinabstößt und ihnen jenes Licht stiehlt, dafür Sorge tragend, dass niemand außer uns selber seiner jemals wieder teilhaftig werde. Dass freilich die Fackel in der Hand desjenigen, der sie weder selber erzeugt noch entzündet hat, bald armselig verflackern und verlöschen muss, bedenkt der unselige Vermittlergeist nicht, der da nicht weiß, dass das Geisteslicht ohne stets neuen Nährstoff aus dem eigensten Sein des Trägers zu beziehen, bald verqualmt und erstirbt und ein Aschehaufe toter Worte zurückbleibt, wo früher lebendiger Geist, verjüngt und erneut aus eigener Lebenskraft Himmel anstieg. Ein Rückblick auf die Geschichte des Judentums zeigt, wie immer wieder das so vielen vernichteten und zugrunde gerichteten Völkern gestohlene Feuer des Kulturlebens in den geschäftigen Vermittlerhänden der Diebe erlosch und zu schaler Zivilisation veraschte. Und wenn Herr Spengler in seinem Untergang des Abendlandes, einem Buch, auf das wir noch in ganz anderem Zusammenhang ausführlich zurückkommen werden, ohne Begründung wie Delphis Orakel den Weisheitssatz ausspricht, dass mit dem Jahre 1806 sich unsere Kultur mit einem Schlage in Zivilisation zu wandeln beginnt, so stimmen wir ihm freudig zu, weniger orakelhaft als er die Begründung beistellend, dass Napoleon damals die Tore des deutschen Ghettos sprengte, die Überflutung des deutschen Kulturlebens mit beweglichem Geiste mithin damals begann und also die Wandlung in ödeste Zivilisation sehr wohl von diesem Zeitpunkte datiert werden darf.